And yo, life, I make me struggling and fighting, I must fight. I know sometimes we ain't doing it right. I got nowhere to run to hide, but I know we will survive. Just try to make some paper before I die. I do it now and not later, that's why. Hold on, I will not give up my life. Jo, wann wird sich das ändern? Ich bin doch gerade eingestiegen, um nicht wieder zu kentern. Wenn dann alle Stricke reißen, liegt es wieder nur bei mir. Also setze ich das Segel, fang den Wind an und kapier, dass man auch treiben kann, doch die Richtung muss ich geben. Somit halte ich meinen Kurs und fahr mich durch mein Leben. Come on, come on, come on. Hallo Leute, das hier ist für mich und meine Freunde eine kleine Retro-Perspektive voller Reue und Freude. Ich bin ein Kind der Neuzeit, ein Kind der Tollzeit, vor allem der Wind der Zerstreutheit, für die meisten keine Neuheit. Doch das ist hier nur zur Information. Wir leben stoned wie gewohnt, wollen auf den Thron. Scheißen auf alle, die sich gegen uns stellen. Ihr seid nur Werte auf Tabellen und wir die wahren Rebellen. Hey yo, life, I make me struggling and fighting, I must fight. I know sometimes we ain't doing it right. I got nowhere to run to hide, but I know we will survive. Just try to make some paper before I die. I do it now and not later, that's why. Hold on, I will not give up my life. You see my life through your eyes, so what you see? A small tree trying to grow up just like me. You see people with money dreams of cars and rims, broken kings, bling blings and diamond rings. You see cold streets out there with coke and speed. Crazy haters have a way to money makers spread a bunch of greed. But I will keep my head up, can't stop. My life is all that I got, with the pain in my brain and the love in my heart. Give respect to the fam, you know who you are. Cause we living like that, feeling like that. Just try not to die, keep it real. With my rap. Hey yo, life, I make me struggling and fighting, I must fight. I know sometimes we ain't doing it right. I got nowhere to run to hide, but I know we will survive. Just try to make some paper before I die. I do it now and not later, that's why. Hold on, I will not give up. Es gibt doch immer für und gegen was, ich bin fürs Mittelmaß. Yo, komm ich mal nicht weiter, kümmere ich mich um mein Gras. Doch das Leben stellt mir Fallen, sie zu sehen, das ist mein Ziel. Und manchmal spüre ich sie erst, wenn ich viel zu lange fiel. Fehlt die Zeit, mich anzupassen, erst zu nicken, dann zu strahlen. Darum läuft mein Weg nicht gerade, sondern wie eine Achterbahn. Doch in Kraft soll man nicht sparen, so gebe ich alles für die Crew. Schreib weiter meine Texte, geh raus ins Studio, nimm sie auf und tauche meine Welt, bis ich drin versink. Und hoff, dass dieser Text es zeigt und auch danach klingt. Ich bin der Typ, der dich aus jeder Scheiße zieht. Ich bin der Typ, der alles im Zusammenhang sieht. Ich bin der, der manchmal vor sich selber flieht. Alles zu viel ohne Ziel, doch ich bleibe real. Also fang an zu leben, zu streben, etwas zu bewegen. Denn du bist zu überlegen, wie wir alle eben. Das heißt auch den Streit mit Homies niederzulegen. Oder fang an zu beten um Segen für dein Leben. Hey yo, life, I make me struggling and fighting, I must fight. I know sometimes we ain't doing it right. I got nowhere to run to hide, but I know we will survive. Just try to make some paper before I die. I do it now and not later, that's why. Hold on, I will not give up my life. I make me struggling and fighting, I must fight. I know sometimes we ain't doing it right. I got nowhere to run to hide, but I know we will survive. Just try to make some paper before I die. I do it now and not later, that's why. Hold on, I will not give up my life. I make me struggling and fighting, I must fight. I know sometimes we ain't doing it right. I got nowhere to run to hide, but I know we will survive. Just try to make some paper before I die. I do it now and not later, that's why. Oh.